Erster in dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Er befahl, das Buch mit wichtigen Ereignissen zu holen. Man lass sie dem König vor. Zweiter, dort stand geschrieben, dass Mardachai über Bigthana und Teres gesprochen hatte. Sie waren zwei Diener des Königs. Sie wollten König Ahasveros töten. Dritter, der König fragte, was hat Mardachai dafür bekommen? Hat man ihn geehrt? Die Diener sagten, nein, er hat nichts bekommen. Vierter, der König fragte, wer ist im Hof? Gerade kam Haman in den Hof des Palastes. Haman wollte den König bitten. Er wollte, dass man Mardachai am Galgen aufhängt. Haman hatte den Galgen für Mardachai gebaut. Fünfter, die Diener sagten zum König, Haman ist im Hof. Der König sagte, er soll hereinkommen. Sechster, Haman kam herein. Der König fragte ihn, was soll man mit einem Mann tun, den der König ehren will? Haman dachte, wen will der König ehren? Nur mich. Siebter, Haman sagte zum König, wenn der König jemanden ehren will, achter Mann soll ein königliches Gewand bringen. Der König hat es getragen. Man soll auch ein Pferd bringen. Der König ist darauf geritten. Das Pferd soll eine königliche Krone auf dem Kopf haben. Neunter Mann soll das Gewand und das Pferd einem wichtigen Fürsten geben. Dieser Fürst soll den Mann anziehen. Dann soll er den Mann auf dem Pferd durch die Stadt reiten lassen. Man soll rufen, so ehrt der König den Mann, den er ehren will. Zehnter, der König sagte zu Haman, hol schnell das Gewand und das Pferd, genau wie du es gesagt hast. Mach das mit Mardachai, dem Juden. Er sitzt am Tor des Königs. Vergiss nichts von dem, was du gesagt hast. Elfter, Haman holte das Gewand und das Pferd. Er zog Mardachai an. Dann ließ er ihn auf dem Pferd durch die Stadt reiten. Er rief, so ehrt der König den Mann, den er ehren will. Zwölfter, danach ging Mardachai zurück zum Tor des Königs. Haman aber rannte schnell nach Hause. Er war traurig und hatte seinen Kopf bedeckt. 13. Haman erzählte seiner Frau Seres und seinen Freunden alles, was passiert war. Seine weisen Freunde und seine Frau Seres sagten zu ihm, du hast angefangen, vor Mardachai zu fallen. Wenn er ein Jude ist, kannst du nichts gegen ihn tun. Du wirst ganz vor ihm fallen. 14. Als sie noch sprachen, kamen die Diener des Königs. Sie brachten Haman schnell zum Essen. Esther hatte das Essen vorbereitet.